herzlich willkommen zum Uncast Episode 541, verkauft, aber nicht verraten. Thema heute natürlich klar der Verkauf von Honor. Großes Ding? Naja, sagen wir mal, warten wir mal ab, ja. Da komme ich gleich dazu. Eigentlich noch interessanter ist eine Warnung, die ich diese Woche gelesen habe, und das ist ja das, was ich auch schon öfters in der Sendung angesprochen habe. Telegram-Chat ist der Datenschutz-Albtraum. Ja, und da komme ich auch noch dazu. Weitere Themen ist natürlich hier OnePlus, ja, macht wieder ein paar Änderungen an seiner Software, und das OnePlus 9 wird auch langsam aber sicher oder nimmt langsam aber sicher Gestalt an. Und ich komme aber jetzt gleich mal zu dem Telegram-Chat. Große Themen wird es dieses Mal natürlich nicht geben, das ist ganz klar. Die zwei Sachen haben eigentlich alles überschattet. Telegram, da habe ich mich ja schon gewundert. Ich habe das installiert und das, da habe ich ja ausführlich darüber berichtet, und da war mir eigentlich nicht mehr klar, wieso dem überhaupt nachgesagt werden soll, das sei sicher. Anscheinend war da der Wunsch der Vater des Gedanken. Jedenfalls hat bei Heise Security hier sich das Ganze jemand mal angeschaut, und wie ich erwartet habe, ja, ist da einiges aufgetroffen. Für die, die unbedingt eine Rechtfertigung oder eine seriöse Quelle, für die das wichtig ist und nicht nur gesunder Menschenverstand wichtig ist, ja, dem sei gesagt, dass diese Analyse von Jürgen Schmidt von Heise Security eben erfolgt ist, ist Diplomphysiker und arbeitet seit 15 Jahren bei Heise und eben in den entsprechenden Bereichen. Also ist vermerkt zumindest mal, ne, dass es von einer seriösen Quelle stand, sagen wir es mal so. Gut. Was wurde getestet? Ganz klar. Beispielsweise, wie sieht es denn damit aus mit dem Chat-Archiv? Das ist ja eine wunderbare Sache, wo ich schon immer gesagt habe, ja. Also Leute, wenn ihr ganz einfach über euren Computer und euer Smartphone die Nachrichten, chatten, bearbeiten, einsehen könnt, dann kann die App nicht sicher sein. Das ist so einfach, ist es ganz einfach, ja, also es geht nicht. Wie soll denn das passieren, ja? Hier wurde jedenfalls was Interessantes gemacht. Es wurde ein Plugin installiert, das Smartphone wurde in den Flugmodus gesetzt, also ohne Netz, ja, keine Bluetooth-Verbindung oder ähnliches, und das heißt hier war also die Verbindung vom Smartphone zum Computer, ja, so nicht möglich. Und was passierte? Die ganzen Inhalte der Chats sind aufgetaucht auf dem Bildschirm. Was bedeutet das? Dass die Daten natürlich auf dem Server von Telegram liegen oder in diesem Fall gelegen haben und eben dann übertragen wurden an den Browser. Ja. So, und jetzt könnt ihr euch schon mal überlegen, was das dann bedeutet, nämlich, dass hier die Daten nicht mehr Ende zu Ende verschlüsselt sind in einer Form, dass das in irgendeiner Weise noch sicher wäre. Das ist der absolute Super-GAU. Und deswegen ist für mich einfach ein Unding. Deswegen sagt hier auch klipp und klar der Autor hier, Privatsphäre ist nicht bei Telegram. Ganz einfach. So sieht es aus. Die Daten werden zentral gespeichert, zumindest mal nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Ende zu Ende Verschlüsselung sieht vor, dass nur das Endgerät einen Schlüssel hat, um die Daten, die ankommen, zu entschlüsseln. Sobald der Schlüssel auf einem Server liegt von Firma XY, ist diese Verschlüsselung nicht mehr sicher, denn man kann ja mit diesem Schlüssel dann die Daten entschlüsseln. Vorbei ist es mit der Sicherheit. Ja. Nur echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet Sicherheit. Und das sieht man bei Signal beispielsweise, ja, wie das funktioniert. Da tauchen eben alte Nachrichten nicht mehr auf, weil das kann ja gar nicht sein. Wie soll denn der Browser das entschlüsseln, wenn der Schlüssel auf dem Endgerät entsprechend entsprechenden Definitionen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gespeichert ist und natürlich auch noch gewechselt wird in verschiedenen Abständen. Die Tatsache, dass ihr das auf eurem Handy sehen könnt, ist natürlich deswegen so, weil die Nachrichten auf dem Handy entschlüsselt werden und dann abgelegt werden im Handy. Bestenfalls wird da nochmal eine eigene Verschlüsselung verwendet, sodass die Nachrichten nicht im Klartext auf dem Handy liegen. Aber kann natürlich sein, bei einigen, zum Beispiel bei XMPP-Programmen hat man das oft, dass dann die Daten unverschlüsselt auf dem Handy liegen, aber niemals auf dem Server sind. Ja. Das ist eine Geschichte. Es gibt zwar solche geheime Chats, die man aktivieren kann, das ist aber das Problem, dass die eben versteckt sind und dass die eben nicht standardmäßig aktiviert sind. Ganz im Gegensatz übrigens zu Line, bei dem ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, diese sogenannte Briefversiegelung nennt sich das, glaube ich, standardmäßig aktiviert, genauso wie bei Signal natürlich. Ja. Von daher auch wieder klipp und klar, ich hatte ja damals auch, als ich mit Line angefangen habe, war mir klar, warum. Ja, die Sicherheitsstufe ist wesentlich höher als beispielsweise mit WhatsApp oder eben auch mit Telegram, eben auch deswegen. Ne? Also da müsst ihr euch mal eins klar machen, weil ich immer höre, ja, aber da kann man ja nicht auf dem Computer chatten und das ist ja unpraktisch und so. Leute, wenn ihr das machen könnt, absolut problemlos, dann ist nicht sicher. Ja? Tut mir leid, ist halt so. So ein bisschen opfern, ja, Komfort für Sicherheit muss man eben schon einkalkulieren. Bei Line gibt es ja die Möglichkeit, allerdings halt in den entsprechenden, mit den entsprechenden Einschränkungen, so dass man eben nicht alles machen kann, nicht alle Chats verfügbar sind, nicht eine ganze History verfügbar ist. Ja. Und so ist es eben auch bei Signal. Bei Signal ist es tritt es auch sehr deutlich in Aktion, ja. Weil dort eben auch keine Daten von Handy zum PC übertragen werden. Ja. So könnte das ja auch quasi funktionieren, aber das macht es natürlich nicht. Und von daher bleibt dann entsprechend nur die Nachrichten, die bereits eingegangen sind, während ihr das Plugin verbunden hattet mit der App auf dem Smartphone. Und alle anderen, die vorher gesendet wurden, ja, die sind nicht vorhanden. Hm, ganz klar. Okay. So ist dann zum Beispiel auch eben die Schlussfolgerung hier, dass Signal auf jeden Fall die bessere Alternative ist. Auch Line ist hier, das füge ich jetzt hinzu, die deutlich bessere Alternative, aber WhatsApp und Telegram sind das sicherlich nicht. Das muss euch klar sein. Bei WhatsApp weiß man eigentlich gar nicht, was im Hintergrund los ist und bei Telegram sieht man, dass ja eben die Daten eben halt gespeichert werden auf dem Server, was ja nicht sein sollte. Ja, ja, ich weiß, die Argumentation, ja, man kann das ja dazuschalten, sichere Chats, aber so einfach ist es nicht. Sowas muss grundsätzlich bei einer App Standard sein. Ja, höchstens andersrum kann man das machen, dass man es abschalten kann, ja, wenn man das will. Aber andersrum ist ganz, ganz schlecht, vor allem wenn es ja einer App nachgesagt wird, die ist sicher und dann ist sowas, passiert sowas, das darf nicht sein, das ist falsche Sicherheit, das ist schlimmer, als die, wenn man gleich von Anfang an weiß, dass die App unsicher ist, ja, dann, also ich sag mal so, eine App, wo es heißt, unverschlüsselt, einfach so übers Netz werden die Daten verschickt, ist für mich besser als eine App wie Telegram, die sagt, sie wäre sicher, aber nicht sicher ist. Ja? Denn dann kann man sich darauf einstellen bei der anderen App, ja, dass man eben keine kritischen Sachen übermittelt, ja, dass man davon ausgehen muss, dass das super einfach ja, gehackt werden kann oder eben die Nachrichten super einfach einzusehen sind. Und deswegen kann man dann eben auch vorsichtig agieren. Das ist das, was ich bei allen möglichen Sachen immer wieder kritisiere. Lieber etwas im Vorfeld klar sein, wie es ist, ja, als dann im falsche Sicherheit oder falsche Tatsachen vorgespiegelt zu bekommen, wo sich dann herausstellt, nein, das war nicht so, denn dann ist man echt gelackmeiert. Ja. Das geht nicht. Ja, von daher also ein vernichtendes Urteil, diese Analyse und Kommentar hier von Heise. Ich werde das auf jeden Fall verlinken, dass ihr euch das nochmal im Einzelnen durchlesen könnt. Ich glaube nicht, dass damit die Telegram-Fans irgendwie beschwichtigt werden oder konvertiert werden oder ähnliches. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das sieht man ja auch bei WhatsApp. Die Leute pfeifen auf ihre Privatsphäre, die pfeifen auf alles. Hauptsache die App, die der andere nutzt, ist eben auch drauf. Oder Hauptsache die App, von der man überzeugt ist im Falle von Telegram, ja. Das ist die beste App natürlich, ganz klar. Das mag auch für mich zutreffen. Ich habe da ja ein Faible für Line. Ja, ich weiß, sicherheitstechnisch ist wohl Signal momentan das Nonplusultra. Line ist bei mir aber, und das sehe ich auch immer wieder, weil es keine negativen Audits dazu gibt. Line ist bei mir also kommt von der Sicherheit her sofort nach Telegram, sofort nach Signal, ja, ist also extrem sicher, als extrem sicher einzustufen und ja, von daher ist das bei mir dann auch ausreichend, ja. Vielleicht, was weiß ich, wenn ich Edward Snowden wäre, dann würde ich vielleicht doch eher auf Signal gehen, ja, aber rein gefühlsmäßig wäre das dann der Grund. Wie gesagt, es gibt keine Fälle, in der auch nur eine Nachricht entschlüsselt wurde an Behörden oder an irgendjemand anderes von Line, weil das schlicht und ergreifend so einfach nicht geht mit diesem Letter Seal. Okay. Dann werde ich jetzt mal, ja, ich werde, glaube ich, erstmal was mit was anderem weitermachen, bevor ich zu dem Kauf von Honor komme. Und zwar geht es hier um die Galaxy Note-Reihe. Es deutet alles darauf hin, dass Samsung wohl die Galaxy Note-Reihe einstampfen wird. Das S21 beispielsweise bietet ja auch einen S-Pen mit an in einer Version. Die Annäherung an von diesen beiden Geräten, die S-Serie und die Note-Reihe, hat man ja schon beobachten können. Und die soll jetzt wohl 2021 abgeschlossen sein, denn so wie das aussieht, ist für oder momentan ist für 2021 keine Planung aufgetaucht, die das Galaxy Note auch nur erwähnt. Von daher gehen jetzt die Experten davon aus, dass eben das S21 bzw. S30 ja, dann eben in der Ultra-Version das Galaxy Note ersetzt. Ja. ist eine logische Konsequenz. Die ganze Zeit, denke ich, war das mit der Note-Reihe wohl eher Makulatur. Das heißt, die Businesses haben da wohl eben geschaut, ah ja, die Note-Reihe, das ist das Gerät für die Business-Class. Ja. Gleichzeitig hat aber die Note-Reihe auch seit dem Galaxy Note 7 ja massiv gelitten bei den Normalkunden. Ja. Ihr wisst schon, dieser Vorfall mit den brennenden Akkus, ja. Und von daher fände ich es richtig, wenn jetzt tatsächlich die Galaxy S-Reihe und die Galaxy Note-Reihe zusammengelegt werden und das Ganze in der Galaxy S weitergeführt wird. Und eben, wie gesagt, eine Erscheinung als Namenszusatz zum Beispiel durchaus okay wäre, denke ich. Ja. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gibt noch eine weitere Reihe, die Samsung verfolgt, nämlich die Galaxy Fold-Reihe, Galaxy Z. Das Fold, da soll auch einiges passieren und möglicherweise wird das dann auch ein Auffangbecken für die Leute, die es nicht verkraften können, dass eben jetzt keine Business Class mehr vorhanden ist. Ich denke mal, dass die Galaxy Z-Reihe dann die Business Class übernehmen wird, zumindest mal als Alternative so positioniert wird, während dann die S-Reihe für alle anderen, die sich nicht in Schubladen stecken lassen wollen und trotzdem vielleicht Business-Aufgaben damit erfüllen wollen. Und wie gesagt, der S-Pen bleibt ja dann auch erhalten in der S-Reihe. Coole Sache also. Erstmal, ich finde es gar nicht so schlimm. Wie gesagt, die Note-Reihe hat seit dem Note 7 einfach einen faden Beigeschmack. Aber okay, ist ja so. Ne? Und man braucht eigentlich kein großes Fass jetzt darum aufzumachen. Sicherlich, ja, es wird auch sicherlich Argumente dagegen geben, aber naja, ich glaube, die Welt hat größere Probleme. Honor V40 und das Huawei Nova 8, die haben ein ziemlich ähnliches Design von der Kamera. Das wurde jetzt festgestellt, dass Honor V40 bei uns wahrscheinlich View 40 wird, ja, oder wird bald starten. Und da erwarten auch die Leute Großes davon. Es gibt schon sehr viele Gerüchte da drüber, welcher Chip jetzt verbaut wird beispielsweise. Und das sollen ja unter Umständen zwei Chips verbaut werden. Es gibt zwar jetzt noch weitere Gerüchte, dass der Kirin 9000 Chip überhaupt nicht verbaut wird, auch in keinem V40, auch nicht in einem V40 Pro Plus. Aber mal sehen, dass dieses Gerücht ist sehr vage. Von daher, das V40 soll wohl um die, das ist aber Spekulation noch, um die $460 kosten. Ich schätze mal, dass es dann eben auch bei unter 500 Euro bleiben wird. Vielleicht 590 Euro oder sowas. Entschuldigung, 490 Euro. Damit wäre das natürlich ein Preisbrecher, so wie man das von Honor gewohnt ist. Ja? Quasi Huawei Mate 40 Technik zum wesentlich günstigeren Preis. Und damit wäre das natürlich ein Top-Gerät. Aber man muss noch ein bisschen warten. Die unsichere Lage bei Huawei hat ja da mit reingespielt. Von daher weiß man eben tatsächlich noch nicht 100%, welcher Prozessor ist jetzt tatsächlich dann verbaut, in welchem Typ. Und nicht, dass es jetzt groß was ausmachen würde. Im Gegenteil, ich hätte eigentlich gern die Version mit dem MediaTek-Prozessor, wenn die übrige Ausstattung auch stimmt. Aber wenn natürlich das Honor V40 Pro Plus nur mit einem Kirin 9000 kommt, dann nehme ich auch den Kirin 9000. Also so ist es ja nicht. Ja. Ist ja momentan einer der schnellsten Prozessoren, die es gibt auf diesem Markt, oder der schnellste im Moment. Mate 40 hat es ja gezeigt. Im Moment jedenfalls. Und von daher würde ich das auch nicht ablehnen. Wobei, wie gesagt, ich liebäugel immer weiter mit MediaTek. Die haben einfach geniale Sachen momentan. Und ja, MediaTek hat übrigens jetzt einen 85-Millionen-Deal abgeschlossen mit Intel und hat denen ihre Power-Management-Chip-Product-Line genommen. Cool! Also die kaufen jetzt richtig ein. Die haben halt von Intel einen riesen Part übernommen von diesen Power-Chips da. Und das ist schon nicht schlecht. Man sieht, es tut sich hier sehr stark was bei MediaTek. Die sind wirklich im Aufbruch, nachdem sie ja jahrelang so mehr so die Low-End-Geräte versorgt haben, sind sie jetzt auf dem Weg in den High-End-Sektor, um sich dort zu etablieren. Das ist aufregend, meiner Meinung nach. Das ist eins der aufregendsten Sachen in den ganzen letzten 2 Jahren, muss ich sagen, was da momentan passiert mit MediaTek. Das wird den Chipmarkt nachhaltig verändern, da bin ich mir ziemlich sicher, und wird auch China weit nach vorne bringen in der Chip-Produktion. Da wird es nicht mehr lang dauern, bis Fertigungsverfahren entwickelt werden, die eben ohne US-Technologie auskommen. Dann hat China einen unabhängigen Prozessor wieder und dann wird das Schlaraffenland an Geräten Realität werden. Das kann ich euch sagen. Das OnePlus 9, ja, das ist aufgetaucht bei Geekbench. Ja, ich wag's ja kaum zu sagen. Ne? Und hat einen Snapdragon 865 in der Version und 8 GB RAM. Da kommen wir schon wieder die Tränen in die Augen. Das muss man mal vorstellen, dass das OnePlus 9 soll nächstes Jahr rauskommen. 8 GB, wirklich, wirklich OnePlus. Damit setzt meiner Meinung nach OnePlus den Weg fort. Sagen wir mal, auf dem Weg zu nichts Halbes und nichts Ganzes, so leid mir es tut, aber wie man ein Top-Gerät rausbringen kann mit so wenig Speicher, also 2021 sollte das eigentlich abgeschlossen sein, ja. Die Geekbench-Scores sind auch nicht gerade sehr, über die Decke, ja, also 557 Punkte Single-Core, 2009 Punkte Multicore-Score ist eher durchwachsen, vor allem die Multicore-Score, da gibt's also für einen Snapdragon 875, ich hoffe, da wird sich noch was ändern, vielleicht noch ein bisschen was optimiert werden und so, weil, naja, das haut einem jetzt nicht unbedingt von Socken, ne? Und dann eben, wie gesagt, die 8 GB RAM, also das geht eigentlich gar nicht mehr bei so einem Gerät. Aber okay, wir werden sehen, wie das wird. Auf jeden Fall ist die Erwartungshaltung momentan bei OnePlus bei mir relativ gering. Ich glaube, die sind aus dem Rennen raus. Ja, schlicht und ergreifend, die sind aus dem Rennen raus. Wenn man sieht, was andere Firmen, Xiaomi, Oppo, Honor, was die rausbringen an fantastischen Geräten, mit extrem genialer Leistung, und sieht dann eben OnePlus, was ist aus OnePlus geworden? Die waren mal die, wo das Beste zum billigsten Preis rausgebracht haben. Jetzt, davon sind sie schon längst wieder weg. Naja. Huawei also, ne, wird verkauft. Scheint besiegelt zu sein. Ja, und zwar hat das Shenzhen Qijin New Information Technology Co. Limited. Ja, so heißt die Gesellschaft, die die Anteile gekauft haben oder zumindest mal die Mehrheit der Anteile. Huawei hat gesagt, sie werden keine Anteile mehr an Honor haben nach diesem Vertrag, ja. Also das ist ein Wort, ja. Diese Shenzhen Qijin, ja, die steht nicht auf der Banliste der USA. Von daher können die natürlich ganz normal Prozessoren bekommen, können mit verschiedenen Firmen auch vielleicht mit Kirin wieder Geschäfte abschließen, also mit dieser High Silicon werden ja die Kirin-Prozessoren hergestellt. Also die Welt der Prozessoren und der Teile steht Honor dann eben offen. Das wird aber halt auch nicht so schnell gehen, zum Beispiel das Honor View 40, das wird da überhaupt gar keinen Einfluss nehmen davon, ja, weil man kann sich sowas nicht aus dem Ärmel schütteln, ja. Also Honor ist zwar, ich denke mal, dass sie relativ schnell reagieren können, ja, das haben die auch immer wieder gezeigt, aber nicht so schnell. Ja, also da wird nichts, da wird dieses Jahr nichts mehr passieren und da wird auch das erste Quartal im nächsten Jahr nichts passieren. Wenn sie wirklich extrem schnell und flexibel reagieren, dann ist vielleicht im zweiten Quartal da was von zu merken oder erst im dritten Quartal, ja, 2021, von diesem Verkauf. Es bleiben natürlich viele Fragen offen. Wie wird sich das international bemerkbar machen? Honor ist ja sehr stark auf dem europäischen Markt beispielsweise. Wird das weiterhin ein Hauptmarkt sein für Honor? Welche Produkte werden forciert werden? Tablets, Notebooks sind ja mittlerweile drin, Smartwatches. Also die Honor bietet ja wesentlich mehr als nur Smartphones an. Ja. Und von daher wird man sich auch da erstmal orientieren müssen, was jetzt da passiert. Shenzhen Shijin ist übrigens ein Konsortium aus verschiedenen Firmen, ja. Unter anderem ist da auch die Regierung von dem Bezirk Shenzhen eben beteiligt, ja. Man weiß ja auch nicht, wie das jetzt hier so weiterläuft, ja, mit dieser Bannliste. So könnte die auch noch dazukommen. Es ist ja auf dieser Bannliste ist ja nicht nur Huawei drauf. Das ist eine ganze Palette an Firmen drauf, ja. Und vielleicht wie kommen die auch noch drauf? Ja, wer weiß. Also es ist sehr, sehr schlecht abzusehen. Und ich habe schon geschrieben in der Community, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder ob ich da traurig sein soll davon. Ja. Verkauft sind sie jetzt mal. Sind sie verraten? Also ich glaube nicht, ja, dass Honor jetzt verraten und verkauft ist, sondern einfach nur verkauft. Ja. Wenn es gut läuft, wird es für Honor eine gute Sache werden. Ja. Allerdings frage ich mich natürlich, was hat Huawei davon? Ich meine, Huawei ist eine Firma. Die machen natürlich auch nichts jetzt aus Nächstenliebe der Welt gegenüber. Ja. Warum wird Honor verkauft? Da stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist die Zukunft von Honor? Was war der Hintergrund bei Huawei? Ja, die haben doch davon nichts, wenn die Honor verkaufen. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie viel Geld da geflossen ist, aber ich meine ja mittelfristig. Ja. Jetzt stellt euch mal vor, Honor wird jetzt super erfolgreich. Da hat Huawei überhaupt nichts davon, gar nichts. Die können dann nur noch zugucken, wie ihre ehemalige Division erfolgreich wird, während sie noch nicht mal mehr einen Prozessor kaufen dürfen irgendwo. Ja, das ist seltsam, mal gelinde gesagt. Übrigens, das Führungsteam beim Personal also, auch im Management und bei der Entwicklungsabteilung, das soll sich überhaupt nichts ändern. Die gleichen Leute sollen nach wie vor bei Honor beschäftigt bleiben. Auch der CEO Zhao Ming wird dort ganz normal weiter die Geschäfte führen. Als CEO, da soll sich eben nichts ändern. Auch das ein interessantes Zeichen. Es bleiben auch noch weitere Fragen offen, ja. Was ist zum Beispiel mit dem Huawei Service? beziehungsweise mit dem Honor Service. Bisher ist es ja verbunden irgendwie, ne? Ich habe hier ja die Huawei Cloud, nicht die Honor Cloud in meinem Smartphone, die integriert ist und ich da meine Fotos darauf backuppen lasse, ja, sichern lasse, backuppen lassen, oh Gott, sichern lasse, ja. und auch die Dienste vom, die ich hier drauf habe, viele Dienste sind eben Huawei-Dienste und keine Honor-Dienste, ja. Ich habe hier die Huawei App Gallery drauf, nicht die Honor App Gallery. Ja. Was ist mit all dem? Was wird da passieren? Das ist ja eine gute Frage. Muss jetzt Honor auch ein eigenes System machen? Oder können die Huawei, das Huawei-System weiter auf ihren Honor-Geräten nutzen? In zukünftigen Honor-Geräten. Was ist mit dem Honor View 40? Ja, wird sich das schon stark auswirken oder wird das noch ganz normal weiter so wie das jetzt geplant ist, das heißt ohne Google-Dienste, ja, mit der Huawei App Gallery ausgeliefert werden, gehe ich mal stark davon aus, wie ich schon gesagt habe, da kann sich jetzt so schnell nichts ändern, ja, softwaremäßig sind sie zwar noch flexibel, aber das wäre zu knapp, das soll ja schon im Dezember rauskommen. Was ist danach? Wird Honor dann wieder die Google-Dienste drauf machen? Ja, die können es dann, weil sie ja nicht auf der Bandliste stehen. Aber die Frage ist, mit welchem System? Jetzt benutzen sie ja im Prinzip das Huawei-System, das heißt nur anders benannt, Magic UI heißt es, ja. Aber das ist genau dasselbe System. Ja? Und Huawei hat ja da keine Google Services mehr drauf. Die entwickeln ja jetzt gerade Harmony OS, das bis Anfang nächsten Jahres auf allen neuen Geräten von Huawei das alte ersetzen soll. Aber Harmony OS ist ohne Google Services. Die Huawei baut gerade ein riesiges System auf, eine Ökosphäre, ja, wo eben alle da auch andere Firmen darauf zugreifen können sollen. Aber, ja, das heißt, die haben da kein Google Services drauf. Also Honor könnte die Google Services nutzen, rein rechtlich gesehen, aber können sie es auch softwaremäßig gesehen nutzen in Zukunft? Das ist die Frage. Und da seht ihr so viele Ungereimtheiten, so viele offene Fragen, dass ich mich da noch nicht so ganz freuen kann. Außerdem, ihr wisst ja schon, ich will es immer wieder sagen, ja, ich habe mich von den Google Services abgewandt, ich will die nicht mehr benutzen, von daher, wenn jetzt Honor kommt und sagt, wir haben die Google Services wieder drauf, wir nutzen wieder das Android von Google, dann sag ich, nee, das mag ich aber nicht mehr. Ich möchte ein anderes. Ich möchte Hongmeng haben, beziehungsweise eben dieses Harmony OS. Ja. In Zukunft. Das sind lauter solche Geschichten, wo ich eben ein riesiges Fragezeichen habe und ich glaube auch die Leute, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist besser, die Leute haben ein klares Ziel, ja, so wie auch mit diesen Verschlüsselungsdingern. Lieber ist es klar, das ist so und so und es ist vielleicht etwas schlechter, ja, oder nachteiliger, als wenn man sagt, naja, vielleicht hat man auch dann das Bessere. Ja, was jetzt? Vielleicht das Bessere oder so? Oder, also das geht gar nicht. Ja. Da muss es klare Verhältnisse geben. Und ich hoffe, dass da Honor auch jetzt klipp und klar möglichst sofort jetzt bekannt gibt, wie die Zukunft von Honor und von den Honor-Geräten aussehen soll. Die haben da meiner Meinung nach keine Zeit zu warten. Ich bin jedenfalls, wie gesagt, im Standby-Modus sowieso hier mit den verschiedenen Smartphones und ich werde mir das Ganze angucken und ich bin mittlerweile mehr und mehr zu einem Nutzer geworden, der dieses Ding einfach nur noch benutzt, ohne Begeisterung, ja, also mit Ding meine ich Android-Geräte allgemein, einfach nur noch benutzen, fertig, ja. Die Aufregung ist schon lange verflogen, seit eben Google da als Erpressungsmasse von der US-Regierung genutzt wurde. Und schon vorher waren die ja auch auf einem Weg, den ich nicht gut fand, seit der Übernahme durch Alphabet. Und deswegen bin ich da momentan eher verhalten. Und ja, ich nutze das halt, weil es mangels Alternativen. Aber Leute, wenn es jetzt eine richtig geniale Alternative geben würde, die auch vielversprechend ist, wo auch eine Firma hinten dran steht, wo ich sage, okay, die können es schaffen, ja, dann bin ich auf jeden Fall Feuer und Flamme für dieses neue System. Ja, und deswegen hoffe ich ja auch so, dass ich Huawei mit seinem Harmony OS und den Huawei Mobile Services als Konkurrenz zu den Google Mobile Services durchsetzt. Denn dann haben wir ein großes, funktionierendes System als Alternative. Dann bin ich dort. Ja, definitiv bin ich dann dort. Vielleicht, da geht momentan die Post ab. Ihr seht ja auch selbst, ich würde mal sagen, ungefähr 70% der Nachrichten, der Interessanten, die ich in den letzten Monaten hier vorgebracht habe, handelt von Huawei und Honor. Weil dort geht die Post ab, dort werden neue Sachen gemacht, dort werden neue Maßstäbe gesetzt und bei den anderen Firmen wird nur alter Mist wiederverwertet. Ja, vollkommen uninteressant, ohne Aufregung, ja, einfach nur weiter so. Ja. Und das macht mir keinen Spaß, sowas. Ja, das finde ich total langweilig. Und das geht halt auch irgendwann dann nicht mehr so, dass ich mich dann freuen kann, wenn Gmail ein neues Update bekommt, ja, oder jetzt Google Pay ein neues Aussehen bekommt. Das reißt mich eben nicht mehr vom Hocker, weil es mich ehrlich gesagt null interessiert. Ja. Und ich habe hier in den letzten 2-3 Wochen auch gesehen, das hat mich sogar ziemlich beunruhigt. Ich habe ja hier eine Latte an Android-News-Seiten, von denen ich hier versuche, eben relevante Informationen und Neuigkeiten rauszusuchen. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass in den letzten paar Wochen auf Android-Seiten überdurchschnittlich viel über Apple-Produkte gesprochen wird. Über iPhones, über Apple TV, über den Mac Mini, ja genau, auf Android-Seiten, ja. Also so langsam habe ich das Gefühl, dass es nicht nur mir so geht, dass das Android-Universum bis auf ein paar Ausnahmen langweiliger geworden ist. Anscheinend gibt es so wenig Neues, sich zu begeistern, dass schon viele Android-Seiten auf Apple News umsteigen müssen. Wobei das ist, also mir persönlich ist Apple genauso langweilig wie die Android-Seite. Aber naja, gut, vielleicht ist es halt, weil es was anderes ist. Ja. Ich meine, das ist wirklich eine schwierige Sache. Ich war ja noch nie so lang auf einem Betriebssystem wie auf Android, ja, ohne Unterbrechung, ja. Selbst Linux hatte ich zwischenzeitlich mal, zumindest mal dual gefahren, ja. Ich habe das zwar immer als, also schon seit Ewigkeiten, ja, als Hauptsystem am Laufen, aber zwischendrin dann doch als mal eine Windows-Installation, ja, für verschiedene Sachen, zum Beispiel Spiele oder ähnliches, ja. Aber bei Android, das ist das System, das ich am längsten am Stück als exklusives Mobile OS benutze. Ja. Nämlich seit 2007, Leute. Ja. Seit 2007. Und vielleicht stellt sich auch deswegen langsam so ein, so eine Sättigung ein, ja, die ich schwierig erklären kann. Aber wenn ich dann sowas sehe, was da los ist bei Honor und Huawei, da steppt der Bär. Ja, nicht wegen dieser Geschichte von den USA, da, dass du das ja eher noch hemmen. Wer weiß gar nicht, was Honor und Huawei dieses Jahr alles gemacht hätte, wenn sie nicht solche Probleme bekommen hätten. Ja, dann wäre sicherlich noch mehr die Post abgegangen. Aber dort steppt der Bär. Zum Glück sind auch noch ein paar andere Firmen dabei, aus China beispielsweise, die eben auch noch recht interessante und aufregende Produkte haben. Aber da merkt man auch schon so langsam, ja, bei Xiaomi beispielsweise, da flacht es momentan auch so ab und die versuchen genau dasselbe zu machen, was eben auch schon andere gemacht haben. Ja, sie versuchen ihre etablierten Geräte einfach, naja, nur minimal zu verbessern, aber den Preis deutlich zu erhöhen, ja, um dann eben hier mehr Gewinne einzufahren. Ne? Deswegen gucke ich auch immer wieder nach alternativen Marken. Ne? Aber im Moment, wie gesagt, fehlt einfach der Elan dazu, jetzt zu sagen, ich brauche unbedingt ein neues Smartphone jetzt, sofort. Ja, oder im Januar hole ich mein neues Smartphone. Also das kann ich jetzt noch nicht sagen und das ist frappierend. Das ist frappierend. Ich wollte ja schon Ende diesen Jahres, also eigentlich sollte ich das schon längst hier haben, ein neues Smartphone haben. Ja? Mein Honor View 20 funktioniert aber noch wunderbar. Ja? Zum Glück kaufe ich mir die Geräte immer top-notch, ja, wenn sie rauskommen. Ja? Und dann kann ich sie eben auch notfalls noch ein bisschen länger benutzen. Ja? Und das war jetzt gerade mein Glück. Nur das Ding wird im April eben auch 2 Jahre, ja, wo ich das habe. Und dann sieht die Sache natürlich eng aus. Ja, aber möglicherweise werde ich sogar noch länger warten. Ich werde mich jedenfalls nicht mehr drängen lassen. Ich werde mir das jetzt angucken, was da los ist und werde auch warten. Ich sage nur eine Sache. Stellt euch mal vor, Ulefone oder Ukitel würden jetzt ein Gerät rausbringen mit einem Android ohne Google Services in Europa. Ich würde sofort auf den Bestellbutton klicken, egal wo der ist. Fertig. Ja, so sieht die Sache aus. Naja. Gut, übrigens, weil wir schon gerade von Huawei und sowas sprechen, ja, es ist ja immer wieder so, dass gerade US-amerikanische Medien versuchen, auch Huawei zu diffamieren oder schlecht zu reden, sodass die Verkaufszahlen auch weiter runtergehen. Das ist eine ganz üble Sache, was da passiert. Ich weiß nicht, von wem die gesteuert werden, aber mittlerweile ist ja alles möglich, ja, jedenfalls sind mal wieder Gerüchte aufgetaucht, ja, dass Leica, ja, die Zusammenarbeit mit Huawei beendet hätte, denn eine der größten Stärken von den Huawei-Geräten sind ja die exzellenten Kameras. Und bei dem Mate 40 Pro Plus und Pro, das die haben die Leica-Kameras drin, das ist wirklich ein Traum. Ja? Und Leica gehört eben zu den Besten auf dem Markt. Huawei hat dazu gesagt, das ist absolute Fake News. Und Leica hat gesagt, dass sie keinerlei Informationen hätten, dass die Beziehungen zu Huawei irgendwie beendet werden würden. Von daher ist es auch aus meiner Sicht ein böswilliges Gerücht, das ich eigentlich hier nur deswegen sagen will, dass ihr wenn ihr das lest, nicht denkt, das müsst ihr für bare Münze halten. Ich bleibe natürlich an dem Thema dran, aber das ist äußerst unwahrscheinlich. weil es für Leica keinerlei Grund gibt, die Geschäftsbeziehung zu Huawei zu beenden. Ja, zum Glück nicht. Es gibt, hier gibt es keine Möglichkeit für die US-Regierung da einzugreifen. Das wäre vollkommen Unsinn und da würden die sich auch mit der deutschen Wirtschaft anlegen. Ja, das gut, wird an anderer Stelle zwar auch gemacht, aber ich glaube, da würden die das nicht riskieren während sowas. Leica hat ganz normale Geschäftsbeziehungen zu Huawei und es gibt keinen Grund, warum die Geschäftsbeziehung abbrechen sollen. Selbst wenn die Verkaufszahlen von den neuen Huawei-Geräten ja deutlich unter denen liegen werden, die eben zum Beispiel noch mal Mate 20 erreicht wurden, ja? Aber ich glaube, höher als die mit dem Mate 30, von daher geht die Tendenz nicht einfach immer weiter nach unten. Ja? Aber trotzdem, selbst wenn die deutlich weniger verkaufen würden, gibt es ja trotzdem keinen Grund für Leica dann zu sagen, na, dann verkaufen wir denen keine Kameras mehr. Im Gegenteil. Ja? Das ist doch Unsinn. Ja. Also von daher, keine Ahnung. Das ist meiner Meinung nach ein böswilliges Gerücht wieder mal. Ja? Und das hat eigentlich... finde ich keine Substanz. Ich werde hier noch einen Artikel übrigens verlinken. Ich habe ja letzte Woche schon gesprochen über Google Fotos. Ne, wird kostenpflichtig jetzt. Ja, Panik bricht aus. Und ich verlinke euch mal einen Artikel, auf dem ihr in Englisch allerdings gucken könnt, wie ihr, was für Möglichkeiten ihr habt, um eure Fotos von Google herunterzuladen und auch auf einen anderen Cloud-Dienst zu schicken. Also ich werde das verlinken hier, das im Einzelnen zu beschreiben, wäre etwas kritisch. Übrigens, P-Cloud, wenn ihr den Weg gehen wollt, könnt ihr tatsächlich das so machen. Ihr veranlasst einen sogenannten Take-Out von euren Fotos über euren Google-Account, da könnt ihr einen Takeout starten, dann bekommt ihr nach relativ kurzer Zeit ein Archiv zum Download angeboten, in dem alle eure Fotos drin sind. Diese Fotos könnt ihr dann quasi entpacken. Ja, das kann sehr lange dauern, je nachdem, wie viele Fotos ihr habt, also wirklich sehr lange. Ja. Und dann könnt ihr die von eurem Computer auf pCloud einfach mit der entsprechenden pCloud-Software hochladen. Da könnt ihr auch ein ganzes Verzeichnis auf einmal hochladen und damit habt ihr alle Fotos einfach so bei pCloud. Ist vom Aufwand her relativ gering. Die Wartezeit wird natürlich ein Problem, je nachdem, was ihr für eine Geschwindigkeit habt und wie viele Fotos ihr und Videos ihr habt, kann das natürlich durchaus eine ganze Zeit lang dauern. Aber mit pCloud ist der Upload-Vorgang auch über mehrere Tage hinweg, wenn zwischendurch der Computer ausgeschaltet wird, absolut unproblematisch und wird richtig immer weiter fortgesetzt. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. Und hier werden dann eben in dem Artikel auch noch weitere Möglichkeiten besprochen, wie ihr zum Beispiel eure Bilder auf Dropbox, OneDrive, Box oder ähnliches hochladen könnt und wie ihr das dann machen könnt mit dem Herunterladen von den Google Fotos über das Takeout. Die Flucht von Google findet statt auf mehreren Bereichen jetzt. Ja, interessant zu sehen, aber an dem ist jetzt Google selbst schuld. Ja, nachdem die ja jahrelang propagiert haben, kostenlose Fotos hochladen, ja, immer egal, seid sicher, und jetzt auf einmal, zack, ist diese Funktion weg und die Aussicht ist halt dann doch schon wieder stark begrenzt, ja, mit dem 15 Gigabit Limit, gerade für die Leute, die eben Videos machen, da ist es dann wieder nicht mehr so lang hin mit dem Backup. Und dann muss man dann wieder zahlen dafür. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, ob man nicht zum Dienst gehen soll, der eben auch noch andere Funktionen bietet oder zum Beispiel mehr Speicherplatz bietet, wie im pCloud, die eben schon ziemlich viel Speicherplatz anbieten, zu recht geringen Preisen, wenn man das dann mal so sieht. Wie gesagt, gerade wenn man Videos macht, ist das eine wunderbare Sache. Die Software ist gut integriert. Und wenn ich jetzt noch mal hier gucke, ich gucke immer nach den aktuellen Preisen, weil manchmal sind da super Angebote zu finden. Ich gehe mal auf jährliche Zahlungen für den Premium Plus Account mit 2 Terabyte. Ja, das kostet gerade mal $95,88. $88, ja. Und damit seht ihr schon, wie günstig das Ganze sein wird. Da wird ihr also deutlich unter 9 Euro pro Monat kommen. Und deswegen ist es auch eine lohnenswerte Sache, mal über den Tellerrand zu schauen, ja. Und eben nicht nur dann einfach faul auf Google OneDrive abonnieren klicken, ja, und dann für nur wenig Speicher einen Haufen Kohle zu bezahlen, sondern ich mache das jetzt gerade mal hier, rechne ich das mal genauer aus. Das sind dann $7,99, ja. Und jetzt muss ich mal hier den Assistant da fragen. Moment mal. Alexa, wie viel sind $7,99 in Euro? 7 US-Dollar und 99 Cent sind ungefähr 6,76 Euro. 6,76 €, ja. Ist es also, was euch das monatlich kostet, wenn ihr ein Jahresabo für, Achtung, nicht 1 TB, nicht 1 Terabyte wie bei Google, sondern 2 Terabyte abschließt, ja. Damit könnt ihr Linkfreigabe machen, ja, Link-Traffic, ebenfalls 2 TB, ja. Ihr könnt Branding von euren Links machen, ja, richtig professionelles Branding von euren Links. Und so weiter, ihr habt so eine Backup von euren Daten steht euch zur Verfügung. Also es ist wirklich schon ziemlich cool, was ihr da machen könnt. Und wenn ihr da mal komplett wechseln wollt, es gibt hier eine Backup-Funktion, von dem ihr auch, also nicht über euren Computer, sondern direkt, die regeln das, ja, von eurem Google Drive alle Daten nach P-Cloud backuppen könnt und dort dann eben nutzen. Coole Sache. Also es gibt noch so viele andere Sachen. Guckt euch das einfach mal an. Ne? Condor Rewind gibt es auch. Und Dateiversionierung, auch das gibt's. Alles, was man eben so braucht. P-Cloud auf jeden Fall eine gute Alternative für alle möglichen Dienste, ja, die eben mit Cloud-Speicher zu tun habt. Nicht nur für eure Fotos übrigens. So, OnePlus, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit dem OnePlus 9 ist es nicht gerade so weit her, was aufregende Sachen hier verspricht, ja. Aber immerhin, in der Software-Ecke kommen sie der Community jetzt ein bisschen entgegen. Das, was oft gefragt wurde, haben die jetzt auch umgesetzt, zum Beispiel ein True Black Dark Mode, ja, damit eben wenig Strom verbraucht wird über den AMOLED-Screen. Ein Partial Screenshot, also das heißt ein teilweiser Screenshot zu machen, ja, ist eigentlich eine Funktion, die haben die meisten anderen Geräte schon, das muss man auch mal sagen. Wireless Transfer von Daten von Files zwischen Smartphone und dem PC. Lockscreen-Anpassungen, dass man die Lockscreens eben ja, vom Aussehen her auch richtig mal verändern kann. Also eigentlich vieles, was bei anderen Smartphones, wie eben zum Beispiel bei Honor, gang und gäbe sind und schon seit eh und je vorhanden waren. Ja. Oder simultanes Audio-Playback von verschiedenen Apps mit separaten Volume-Sliders. Das ist sehr interessant, ja. Das ist sehr interessant. Damit wäre es zum Beispiel möglich, dass man mal die Hintergrundmusik vom Spiel ausschaltet, ja. Eine App startet lässt die Musik laufen, geht dann aber in eine andere App und hat dann quasi die Soundeffekte von der App und die Musik zusammen, Ja, das ist wirklich schon eine fantastische Sache und eben das soll eben hier bei dem OxygenOS Fan Features jetzt eingeführt werden und auch, naja, gut, was man mit einem Onscreen FPS Counter soll, okay, das ist mir auch ein Rätsel, aber okay, gut, immerhin, das wird es dann auch geben. Ja, so ist das, also wenigstens ein paar Wünsche der Community wurde da dann erfüllt. So, Google hat ja schon seit ewiger Zeit RCS, ja, auf dem Schirm. Das soll eben hier gepusht werden, RCS, ja, und das ist der Dienst, falls ihr noch nichts davon gehört habt, das ist der Chatdienst, der einfach nicht funktionieren will. Ja, warum? Weil Netzbetreiber nicht alle RCS haben, weil unklare Preisstrukturen gibt, ja, bei einigen oder bei den meisten Anbietern ist es so, dass RCS genauso viel kostet wie eine SMS. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr dann über RCS chattet, ja, super toll, klasse, ja, ist man gleich pleite. Schlicht und ergreifend, dass da eben auch keine Verschlüsselung vorhanden ist, und zwar gar keine Verschlüsselung, ne? So auch mal was, ne? Jetzt will Google so gefühlt zum 100. Mal, ja, eben RCS zugänglich machen. Das haben die schon vor vielen Jahren versprochen, oder bin ich echt sauer geworden, dass es nicht geklappt hat. Ich hatte ja auch mal sehr große Hoffnungen auf RCS nach diesem ganzen Hickhack mit Allo, ja. Und Google hat es versprochen und hat es nicht umgesetzt. Warum? Das steht in den Sternen. Druck von den Netzbetreibern vielleicht. Jetzt sagt Google zumindest mal, dass sie das jetzt vorbereiten, dass es bald global die SMS ersetzen soll. Wie das geht, weiß ich noch nicht 100%. Google sagt, in den Netzen, in denen eben RCS nicht möglich ist, soll das dann eben über Server von Google geführt werden, so dass man eben Standard-Messages hat. Ja. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz, warum ich diesen RCS-Kram nutzen soll, wenn die das über den Chat-Server machen können. Versteht ihr? Das ist doch Wahnsinn. Warum? Warum? Irrsinn. Also Hintergrund ist der, ihr schreibt jemand eine Textnachricht. So, das Gerät prüft, kann der RCS? Nein. Kann der SMS? Ja. Kann der aber auch Google Chat Messages verarbeiten? Ja. Okay, also kann kein RCS, kann aber Google Chat Messages, also gibt es über Google Chat Message. Kann kein RCS, kann auch keine Google Chat Messages, ist also wahrscheinlich irgendein anderes Gerät, das nichts mit Android zu tun hat. Also schicken wir die Nachricht über SMS raus. So. Hört sich erstmal okay an. Fakt ist aber, RCS und SMS kosten Kohle. Chat Messages kosten keine Kohle. Ja. Damit haben wir schon ein klippenklares Problem. Das heißt, eigentlich ist sowas nur dann sinnvoll, wenn man eine SMS-Flatrate hat. Ja, haben nicht alle, bei weitem nicht alle. Und diese, was da meistens inkludiert ist, 200 Messages. Also wenn ich denke, ich habe 200 Messages, die schicke ich an einem Tag weg. Ja, an einem Tag sind die weg. Ja, ist doch Quatsch. Das geht mir nicht ganz so gut rein, ja, das muss ich ganz klar sagen mit dem RCS. Wäre natürlich schön, wenn es jetzt wenigstens so weit funktionieren würde, dass man das überall denn dann wirklich nutzen kann, ja. Es gibt nicht nur Google Messages, was eben da RCS nutzen kann, sondern es gibt auch noch andere SMS und RCS Apps. Ja. Ob die dann wiederum den Chat-Server von Google nutzen können, das ist wieder eine andere Sache. Und da seht ihr, wo es wieder die Probleme gibt. Ja. Es ist ein Wahnsinn, okay? RCS ist einfach ein Wahnsinn. Und zu dem Thema wegen der Verschlüsselung, da soll es laut Google jetzt bald ein eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben, ja, wenn man selbst und die Person, die man eine Nachricht schickt, ja, beide Messages installiert haben, also Google Messages, ja, und, Achtung, und die Chat-Funktion angeschaltet haben. Denn das ist ja auch noch eine Hürde. Man muss ja erstmal die Chat-Funktion aktivieren, damit es überhaupt theoretisch möglich ist, über Android Messages Nachrichten zu verschicken, die nicht über SMS oder RCS laufen. Es ist der absolute Wahnsinn. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich noch jede Menge Kopfzerbrechen bereitet wird und das so viele Jahre, nachdem Android oder Google das probiert hat, RCS jetzt durchzusetzen. Ja, ne? So leid mir es tut, ich mache das wirklich nicht gern, aber Google hätte vielleicht Richtung Apple schauen sollen, wie man so etwas durchsetzt. Ja, ja, ich weiß, FaceTime und die iMessages wird nicht von allen benutzt, aber das ist der verdammte Standard auf dem iPhone. Ja, und damit sind die allermeisten Leute zufrieden. Auch wenn es, wie ich schon öfters gelesen habe, nicht optimal ist. Aber man hat es, es funktioniert, es ist standardmäßig drauf, man ist zufrieden. Und dieser Hickhack hier mit diesen Chat-Systemen, was Apple gemacht hat, ist mir einfach unbegreiflich. So gefühlt fünfmal haben die Chance verpasst, ihren Chat-Dienst zu standardisieren. Die hätten einfach nur eine bestehende Chat-App erweitern müssen. Ja. Zum Beispiel bei Ello war der allergrößte Wunsch der Community war, dass SMS integriert werden sollte. Mir selbst war das zwar vollkommen unverständlich, ja, vollkommen, aber warum zum Henker hat man das dann nicht einfach gemacht? Dann wären alle Probleme beseitigt gewesen. Ello standardmäßig bei jedem verdammten Android-Phone, das eben Google Play-Dienste haben soll, als Voraussetzung festlegt, ja, so wie es mit Google Mail gemacht wird, mit, was weiß ich, der Google Suche, mit dem ganzen verdammten Rotz, den Google in diesem Paket mit drin hat, ja, hätte man einfach können einen Standard Messenger mit reinhauen, ja, aber nein, irgendwie muss jede Abteilung gegen die andere wieder schießen, bis sich dann irgendwann gar nichts mehr durchgesetzt hat. Und jetzt ist es mal wieder die Messages-Abteilung, ja, die jetzt sagt, wir wollen die Standard-App sein und bis zum heutigen Tag eben nicht richtig funktioniert, im größten Teil der Welt fertig. Ja. Und wenn das jetzt klappen sollte endlich, wenn jetzt endlich nach Jahren der Ankündigung tatsächlich es möglich ist, über einen Google-Server eine Nachricht zu verschicken, ja, wenn beide dieses verdammte Messages installiert haben, dann ist es traurig, aber gleichzeitig auch irgendwie bizarr. Bizarr ist es. Naja, wie auch immer. Auch das müssen wir wieder schlucken, diese Kröte. Ja. Also jedenfalls soll jetzt RCS weltweit verfügbar sein mit Google Messages. Okay, gut. Dann mal schauen. Your Way hat Platz 1 eingenommen in den Wireless-Patenten in 2020 weit vor allen anderen Firmen inklusive Qualcomm. Ja, so sieht's aus. Wundern tut mich das nicht, denn Huawei ist ja die Innovations- oder der Innovationsfaktor momentan überhaupt bei der mobilen Kommunikation. 5G, sage ich da nur, die besten, verlässlichsten und weit vorangeschrittensten 5G-Netzwerke sind eben mit Huawei-Technologie. Die Smartphones, auch da kann man es deutlich sehen, technisch vorne. Und das trotz allem Druck bis zu diesem Zeitpunkt, also auch in 2020, ja, hat Huawei 8607 Wireless-Patente angemeldet. 5807 hat Qualcomm angemeldet. Da könnt ihr mal den Unterschied sehen. Normalerweise sage ich ja Patente, oh, aber denen bleibt nichts anderes übrig, natürlich, um jetzt ihr geistiges Eigentum auch zu schützen gegenüber den Firmen in den USA, die natürlich jetzt probieren, auch den Anschluss zu finden an die Technologie, die eben dort entwickelt wurde. Und da sieht man auch, wie verrückt Anschuldigungen sind. Ja, ich lese als manchmal China's Copycat. Wer sowas schreibt, gehört auch in die Kategorie ich bin dumm. Ja, weil anscheinend will man es nicht begreifen, ja, kann es nicht begreifen, was die Realität ist. Die Realität ist nämlich, dass es genau umgekehrt ist, dass mittlerweile in China die Technologien entwickelt werden, die auch amerikanische Firmen gerne nutzen würden. Ja, jetzt nicht mehr können, weil sie mit Huawei nicht mehr zusammenarbeiten dürfen. Das gab ja bei der Industrie in den USA auch ein großer Aufschrei, denn bis zum heutigen Tag wissen die nicht, wie die Lücken füllen sollen, die eben dieser Ban von Huawei eben hier eröffnet hatte. Und das soll schon was heißen. Okay, also Innovationsführer weit vorne, auch 2020 Huawei. Asus Chromebox 4 ist gestartet. Ich will es kurz erwähnen. Wie ihr ja wisst, ne, Google Services, Google Dienste, nichts mehr für mich. Aber immerhin hier diese Chromebox 4. Wenn ihr denn sowas noch nutzt, dann ist das vielleicht eure Wahl oder könnte eure Wahl sein. Denn diese Asus Chromebox ist wirklich faszinierend gut ausgestattet. 16 GB RAM. 256 GB SSD-Speicher drin und die 10. Generation der Intel-Prozessoren, die da drin verarbeitet wird. Es gibt 2 CPU-Varianten und 2 RAM-Versionen. Ja. Es gibt einmal die Intel, Moment hier, also ich habe hier 4 Varianten, naja, okay, gut. Wie auch immer, also ich habe hier Intel Celeron mit einem 5205, ein Intel Core i3, Intel Core i5 und Intel Core i7 Prozessor. Ja. Das heißt, da gibt es schon große Unterschiede. Die Celeron-Version kommt mit 4 GB RAM und die kann erweitert werden bis 8 GB RAM. Alle anderen, iCore oder die Core i-Versions, die kommen alle mit 8 GB RAM und können erweitert werden bis 16 GB RAM und eben, wie gesagt, bis zu 256 GB SSD Storage. Ich finde es ja sehr interessant. So viel Power bei einer Chromebox ist natürlich, stelle ich mir natürlich auch die Frage, wieso man so viel Power braucht. Das ist ja eigentlich das Entgegengesetzte von dem, was ein Chromebox sein soll, aber immerhin, man wird dann eben auch mit Web-Anwendungen wenig Probleme haben bei so viel Speicher und so viel Rechenpower. Und man kann eben auch viele Daten speichern und spiegeln bei 256 GB SSD. Schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Startet bei 289, wird natürlich dann entsprechend teurer, je besser die Ausstattung ist. Ja. So, dann werde ich jetzt mal kommen zu der Community. Viel gab es diese Woche, glaube ich, auch nicht. Moment. Na gut, der Andreas hat nochmal was geschrieben, genau wegen erstmal wegen Aussprache von GitHub. Ja, GitHub sage ich nicht. GitHub, fertig. Nur weil das irgendjemand auf irgendeiner Plattform als Audiosample aufgesprochen hat, das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. So, ganz einfach. Dann hat er noch was gepostet wegen YouTube DL. Ja, yep, geht ganz einfach zu installieren. Über pip. Ja, ganz klar. Oder auch über die entsprechenden Repositories von den Linux-Distributionen. Geht alles ohne Probleme. Ja, klar, das war ja schon zu sehen. Der Alexander schreibt, am 19.11. ist es soweit und die PlayStation 5 wird endlich released. Dazu passen dazu trudeln heute die Infos ein, dass sie am 19. November bei einem großen Online-Händler und bei einem anderen Händler wieder online bestellbar sein wird. Sollte noch mehr Händler dazukommen, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, wo hat das geschrieben? Bei mydeals.de war das drin. Okay, ja. Fakt ist, ja, nix gibt's, gar nichts gibt's, ja, sorry, also wenn da mal für ein paar Sekunden mal wieder eine aufgetaucht ist, die nicht vom Kunden abgeholt ist, mag das zwar sein, aber es gibt keine mehr. Das ist schlicht und ergreifend, warum, schon hätte ich eine, ich sitze an der Quelle sozusagen und glaubt mir's, ich würde eine bekommen, wenn die nicht alle schon in einer Nacht- und Nebelaktion um 24 Uhr bei der Vorbestellphase nach der Vorstellung alles weggekauft worden wäre, was auf dem Markt ist. Unglaublich. Der Andreas schreibt dazu, weil ich ja gesagt habe, mit einem TV, das muss sein, ne, neues TV dann. Ich habe noch nicht mal einen Fernseher, beziehungsweise habe den als Dauerleihgabe vergeben, nachdem er hier nur Staub sammelte. Ja, Andreas, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich gucke mir doch keinen Film oder irgendwas auf dem Monitor an. Ja, es ist, nee, dann sitze ich auf der Couch oder vielleicht hast du ja gar kein so eingerichtetes Ding mehr. Bei mir ist das ziemlich traditionell, ja. Ich habe das Wohnzimmer, der Mittelpunkt im Wohnzimmer ist der Fernseher. Und ich setze mich vor den Fernseher und gucke gemütlich Serien und TV-Filme und nicht TV-Filme und Amazon-Streaming-Filme beispielsweise und von anderen Streaming-Diensten, ja. Und auch mal ein YouTube-Video, wenn das eine längere Sendung ist, ja, das gucke ich mir nicht auf dem Bürostuhl an, das ist mir einfach zu ungemütlich, ja. Ohne Filme und Serien gucken auf Kinogröße und das hat man dann doch sehr leicht, wenn man ein 55 Zoll TV-Gerät hat und dann nur 3 Meter davon entfernt ist, dann ist es Kinogröße, ja. Da würde ich verrückt werden. Ja. Ich gehe aber auch natürlich nie ins Kino. Ja. Mit fremden Menschen in einem Saal, die Popcorn mampfen und kreischen. Also auch ohne Corona ist das ein No-Go für mich. Ja, niemals. My home is my castle und Kino und Atelier und Fitnessstudio und Büro und alles Mögliche. Ja. Und da brauche ich natürlich auch ein vernünftiges TV-Gerät, ja, wo ich dann auch Filme gucken kann, so richtig schön. Ja. Und am Montag habe ich geschrieben, wird es keine Netcasts, sondern Crycasts. Wer sich davon überzeugen will, kann in die Rios Wochensicht reinhören, weil ich nämlich keine PS5 bekommen habe. Ja, schlimm sowas. Ich wollte sie ja unbedingt am Erscheinungstag haben. War nix. Und jetzt sitze ich hier und kräme mich, ja, und spiele GTA 5 im Regisseurmodus mit Flammen geschossen und schieß alles ab, was sich bewegt und auch was sich nicht bewegt. Genau. Irgendwie muss ich ja das rauslassen da. Tja, oder ihr nehmt vielleicht auch die App der Woche dazu. Ja, die ist nämlich auch, ist nichts anderes eingefallen. Ja, ist ganz ehrlich auch, ne, durch diese gesagte Android-Lustlosigkeit ist momentan nicht viel los. Stattdessen habe ich alte Apps wieder entdeckt. Illusion Connect ist zum Beispiel das, was ich momentan sehr stark spiele, und Guitar Girl. Ja, aber das waren beide schon App der Woche und kann ich nicht nochmal nehmen. Ja, okay, aber Sniper 3D Assassin. Ja, da kann man auch gut Dampf ablassen, ja. Rette die Geisel, ja, und so weiter. Slow Motion, hin und her, das typische Sniper-Game halt, was es da gibt, ja. Und Grafik ist gut, da kann man echt nichts sagen. Macht auch Spaß, ist relativ realistisch, ja. Relativ realistisch, deswegen, das solltet ihr also berücksichtigen, ja. Aber ich gehe davon aus, dass ihr eh alles schon 18 seid, wenn ihr diesen Netcast hört. Von daher ist das wohl auch kein Problem. Link findet ihr dann in den Shownotes, wie immer. Sniper 3D Assassin. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und die gibt es in eurem Podcast-Player. Ja, irgendwo muss man die aufklappen können. Und dort findet ihr dann auch entsprechende Links zu den Themen und natürlich auch zu der App der Woche. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr. Danke, dass ihr zugehört habt. Und damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.